als Wagnis. Einer, der in alter Zeit in jenem herrlichen Palast gefangen saß, in dem sich nach der Sage auch das Labyrinth befand, schlich sich des Öfteren an einem dunklen Tor vorbei, von dem es hieß, es führe ins Verderben. Schon viele, hörte er, hätten mit Gewalt das dunkle Tor durchbrochen, doch keiner sei zurückgekehrt. Und umso größer wurde unter den Zurückgebliebenen die Furcht. Doch der Gefangene schaute sich das Tor genauer an. Dann, eines Nachts, als alle Wachen müde waren, brach er entschlossen durch das dunkle Tor und stand im Freien.